Die Wespen, vierte Szene. Der Chor. Philokleon in kurzem abgeschabtem Mäntelchen. Antikleon, hinter ihm drein mit Kleidern unter dem Arm, kommen aus dem Haus. Philokleon, auf seinen Kittel deutend. Solang ich lebe, zieh ich den nicht ab. Er war mein einziger Schirm im Feld, so oft Sturm lief auf mich, der Großherr Boreas. Antikleon, ich seh, du willst dir selbst nichts Gutes gönnen. Philokleon, nein, nein, bei Zeus, das taugt auch nicht für mich. Erst jüngst beschmutzt ich mich beim Backfischessen. Da ging mein Sold darauf für Wascherlohn. Antikleon, du könntest's doch versuchen, da du dich mir anvertraut einmal zur Wacht und Pflege. Philokleon, was willst du denn? Antikleon, leg ab den schäb'gen Flaus, trag flausenhaft dafür den wollenen Kragen, will ihn damit bekleiden. Philokleon, ausweichend, was soll man Kinder zeugen und erziehen, wenn der mich geradezu ersticken will? Antikleon, halt, nimm den Kragen um und lass das Schwatzen. Philokleon, was ist denn das für ein verfluchtes Ding? Antikleon, ein Perserpelz, man nennt's auch Zobelkragen. Philokleon, für'n Geißfell hielt ich's aus Thymötade. Antikleon, ich glaub's, nach Sardes bist du nie gekommen, sonst kenntest du's, so aber. Philokleon, ich nach Sardes? Nein, das weiß Zeus, allein es sah mir aus grad wie des Morychos langhaarger Pelzrock. Antikleon, was, in Ekbatana wird das gewoben? Philokleon, da webt man also Tuch aus Rindsgekröß? Antikleon, was denkst du, sieh, auf dies Gewebe wenden die Perser schweres Geld, für diesen Kragen ging manch Talent, das glaub nur, in den Wind. Philokleon, ei nun, dann sollte man ihn Windrock nennen, nicht Zobel. Antikleon, indem er den Kragen ihm umlegt und auf der Schulter mit einer Schnalle befestigt. Aber bleib doch stehn, mein Lieber, halt still beim Anziehn. Philokleon reißt aus. Ich verschmachte, puh, wie Flamm und Feuer haucht das Ding mich an. Antikleon, zieh ihn doch an. Philokleon, nein, nein, und muß es sein, so wirf mir lieber gleich nen Ofen über. Antikleon, komm, dreh dich um, lass dich von mir bedienen. Philokleon, schaff eine Zange her. Antikleon, wozu denn das? Philokleon, mich rauszuziehen, bevor ich ganz zerschmelze. Antikleon, hat ihn angezogen. So, zieh mir jetzt die lump'gen Sohlen ab und binde dies spartansche Paar dir unter. Philokleon, was wagst du? Ich sollte jemals tragen feindselger Männer haßgefüllte Schuhe? Antikleon, komm, tritt hinein und setze kühn den Fuß hier ins Spartanische. Philokleon, das ist nicht recht, dass du mich Feindesboden heißt betreten. Antikleon, nun auch den andern. Philokleon, nie, denn eine Zeh an dem da hast die Sparta wie nen Fußtritt. Antikleon, es geht einmal nicht anders. Philokleon, Weh, so soll ich Frostbeulen nicht einmal im Alter haben? Anticleon. Mach's kurz, so. Jetzt stolzier einmal galant daher, recht millionärschick, salakonisch. Philokleon. Schau meine Haltung, welchem Reichen seh ich im Gang am meisten gleich. Anticleon. Wem? Einer dicken Geschwulst, auf der ein Knoblauchpflaster sitzt. Philokleon. Ja, in der Tat, mein Hintern wird schon städtisch. Anticleon. Schön, weißt du nun auch mit gewählten Worten vor feingebildet hohen Herrn zu prunken? Philokleon. Ob? Anticleon. Nun, was weißt du? Philokleon. Viel, zum Beispiel, wie die Lamia, wie man sie faßte, fachzte, dann wie Kardopion, die eigne Mutter. Anticleon. Nur keine Märchen, etwas Menschliches, so, was man unter sich zu Hause plaudert. Philokleon. Im Häuslichen, da bin ich grad am stärksten. Da war einmal ein Mäusel und ein Wiesel. Anticleon. Wie ungebildet, sprach Theogenes zum Abtrittsputzer. Wie stupid du bist, vor Männern plapperst du von Maus und Wiesel? Philokleon. Von was denn sonst? Anticleon. Von großen Dingen, wie du Festgesandter mit Androkles warst und Kleisthenes. Philokleon. Das war ich nie. Doch einmal nach Paros mit zwei Obolen des Tags. Anticleon. Nun so erzähle, wie Ephudion so brav sich hielt im Ringkampf mit Askondas, der alte Mann mit grauem Haar. Sein Arm war stark und stattlich, Lenden, Brust und Panzer. Philokleon. Hör auf, du schwatzt ins Blau hinein. Wer wird beim Ringen einen Panzer tragen? Anticleon. So unterhält man sich in höheren Kreisen. Doch nun was anderes. Bist du wo zu Gast beim Weine? Welche Heldentat erzählst du als die größte deiner Jugend dann? Philokleon. Die, das war die größte, wo die Pfähle ich in Ergasions Weinberg stahl. Anticleon. Ich ärgere mich tot, was Pfähle da, warum nicht lieber, wie du beim Eber oder Hasenjagen, wie du im Fackellauf als Bube glänztest? Philokleon. O Bubenstreiche genug. Faül, den Läufer verfolgt ich einst und kriegt ihn für sein Schimpfen auch richtig mit zwei Stimmen mehr vorm Richter. Anticleon. Genug jetzt, leg dich nieder hier und lerne, was in Gesellschaft Brauch und guter Ton. Philokleon. Wie soll ich mich denn legen? Anticleon. Nur mit Anstand. Philokleon. Nun etwa so? Ist's recht? Anticleon. Beileibe nein. Streck aus die Bein und als geübter Turner leg hübsch dich so aufs Polster hingegossen, betrachte dann die Vasen, ei, wie zierlich, sie auch zur Decke, prächtige Tapeten, Waschwasser für die Hände, so, die Tische herein, wir speisen, erst den Opfertrank. Philokleon. Vortrefflich, wär das Essen nur kein Traum. Anticleon. Das Flötenmädchen bläst, die Gäste sind Theoros, Kleon, Phanos, Aeschines, zu Häupten dem Akestor noch ein Fremder. Vor solchen Gästen sing dann ja recht hübsch dein Skolion. Philokleon. Schön, wie kein Diakrier. Anticleon. Lass einmal hören, ich als Kleon fang ein Lied an den Harmodios, du fällst ein. Niemals lebt in Athen ein Mann wie dieser. Philokleon. Einfallend, nie ein solcher Kujon und Dieb wie dieser. Anticleon. Das wagst du? Hör, du singst dich um den Hals. Ha, wird er schreien, ich ruinier, ich morde, verbanne dich. Philokleon. Und wenn er droht bei Zeus, dann fang ich gleich ein zweites Liedchen an. Mensch, o Mensch, voll Begier nach tyrannischer Herrlichkeit, stürzen wirst du sie vollendens, die Stadt, die erschütterte. Anticleon. Und wenn Theoros dir zu Füßen liegend die rechte Kleons fasst und so beginnt, Freund, du kennst das Wort wohl über Admet, habe die Guten lieb, was singst du dem dann für ein Liedchen? Philokleon. Dies, Fuchs schwänzeln und mit beiden schön tun, das geht hier einmal nicht. Anticleon. Sodann kommt Aeschines, des Sellers Sohn, ein Mann von Bildung und Geschmack, der singt, hab ich doch Geld und Gut mit den Thessaliern, ich und Klitagora. Philokleon. Einfallend, durchgebracht, ich und du, alles verjubelt. Anticleon. Ich sehe, das verstehst du aus dem Grund. Jetzt müssen wir zum Schmaus bei Philoktemon. Komm mit zum Sklaven. He, Krysos, pack die Körbe voll, bezechen wir uns jetzt ein bisschen. Philokleon. Nein, ein schlimmes Ding, das Zechen, denn im Rausch gibt's Stöß und Pöff und eingeschlagne Türen, im Katzenjammer heißt's dann Bußen zahlen. Anticleon. Nie, wenn man unter Leuten ist von Stand und Bildung, den Beleidigten besänftigt ein anderer, du erzählst nen acht'gen Schwank, äsopisch oder baritisch, spaßhaft, so etwas, was du sonst bei Tisch gehört. Es war nur Spaß. Man geht und lässt dich gehen. Philokleon. Da lohnt sich's schon, viel Schwänke sich zu merken. Vergeht man sich, die helfen einem durch. Nun komm, wir gehen. Nichts soll uns länger halten. Beide ab. Chorführer. Oft schon kam mir's vor in meinem Sinn, ich sei doch grundgescheit und der Dümmste gerade nicht. Doch was heißt das gegen Sellers Sohn vom Haarfrisurenstamm, den Amynias, der, ich sah es selbst, statt Birn und Äpfeln voll sich schmauste bei Leagoras. Jetzt hungert er, trotz Antiphon. und doch ging er nach Pharsalos als Gesandter, doch er hielt sich dort nur zu thessalischen Leibeigenen, der arme Schelm, denn er selbst hat auf den heut'gen Tag nichts Eignes auf dem Leib. Erster Halbchor. Glücklicher Automenes, selig preisen wir auch dich, Kinder hast du dir erzeugt, Wunder von Geschicklichkeit, erst den allbeliebten Mann voll Genie und Grazie, ihn, der seine Zither schlägt als ein Virtuosissimus, den Komödianten dann an Talent, wer weiß wie reich, endlich den Ariphrades, der ein großer Autodidakt, ganz von selbst, sein Vater hat's doch beteuert, ganz allein, ohne Lehrer, rein dem Zug seiner sinnigen Natur folgend, seine Zunge brauchen lernt, und wie? Im Hurenhaus. Zweiter Halbchor. Der und jener meint, ich sei mit dem Kleon ausgesöhnt, müd des Streits, weil er mich doch in die Eng ein wenig trieb und mich handlich zwickte. Ja, wie ich meine Schläg empfing, lachten die da draußen sich, die Zuschauer, voll die Haut über mein Geschrei. Um mich unbekümmert passten sie nur, ob nicht ein Beaumont mir bei der Balgerei entführ. Als ich dieses merkte, strich ich ein wenig ihm den Bart, doch der Pfahl, auf den der Rebstock sich verließ, betrog ihn schön.